mal interessant, dass Allah ihn liebt. Diabetes, Kopfdruck, Tabletten. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله سمع الله لمن حمده. الله an 20 Uhr.